Erster Gott Jahwe sagt, das Tor im Osten ist meistens zu. Am Sabbat ist es offen. Am Neumond ist es auch offen. Zweiter der Anführer geht zum Tor. Er steht an der Tür. Die Priester bringen Opfer. Der Anführer betet dort. Dann geht er weg. Dritter, das Volk betet auch an diesem Tor. Sie kommen am Sabbat und am Neumond zu Jahwe. Vierter, am Sabbat bringt der Anführer Opfer. Er bringt 6 Lämmer und einen Widder. Die Tiere müssen gesund sein. Fünfter, er gibt auch Mehl dazu. Er gibt viel Mehl für den Widder. Er gibt Öl für das Mehl. Sechster, am Neumond bringt er einen jungen Stier. Er bringt auch 6 Lämmer und einen Widder. Alle Tiere sind gesund. Siebter, er gibt wieder Mehl und Öl dazu. Er gibt Mehl für den Stier und den Widder. Achter, der Anführer geht durch die Halle hinein. Er geht den gleichen Weg wieder hinaus. Neunter, das Volk kommt zu den Festen. Wer im Norden reingeht, geht im Süden raus. Keiner geht den gleichen Weg zurück. Zehnter, der Anführer ist bei dem Volk. Er geht mit ihnen hinein. Er geht mit ihnen hinaus. Elfter, bei den Festen gibt es Mehl und Öl. Es gibt feste Regeln für die Menge. Zwölfter, manchmal gibt der Anführer ein extra Geschenk. Dann öffnet man das Tor im Osten. Danach schließt man das Tor wieder. 13. Jeden Morgen gibt es ein Opfer für Jahwe. Es ist ein junges Lamm. Das Lamm muss gesund sein. 14. Jeden Morgen gibt es auch Mehl und Öl. Das ist eine feste Regel für immer. 15. So bringen sie jeden Morgen das Lamm. Sie bringen auch das Mehl und das Öl. 16. Gott Jahwe sagt, der Anführer gibt seinen Söhnen Land. Das Land gehört dann den Söhnen für immer. 17. Ein Diener bekommt nur kurz Land. Im Jahr der Freiheit bekommt der Anführer das Land zurück. 18. Der Anführer darf dem Volk kein Land wegnehmen. Er gibt seinen Söhnen nur sein eigenes Land. 19. Der Mann führt mich zu den Räumen. Diese Räume sind für die Priester. Sie liegen im Norden. 20. Hier kochen die Priester das Fleisch. Sie backen hier auch das Brot. So bleibt alles heilig. 21. Wir gehen in den großen Hof. In jeder Ecke ist ein kleiner Hof. 22. Die 4 kleinen Höfe sind alle gleich groß. Sie sind 40 Ellen lang und 30 Ellen breit. 23. Um die kleinen Höfe sind Mauern. Unten an den Mauern sind Herde zum Kochen. 24. Der Mann sagt, hier kochen die Diener. Sie kochen das Fleisch für das Volk.